ist Antenne Düsseldorf. Einen schönen guten Morgen, ich bin Daniel Dehling mit diesen Themen jetzt. Air Berlin hat den Flugbetrieb eingestellt. Madrid setzt katalonische Regionalregierung ab und das Wetter ist bewölkt und trocken um 9 Grad. Es ist 5 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Der Verkauf von Air Berlin-Teilen geht weiter. In der Nacht hat EasyJet angekündigt, 25 Flugzeuge der insolventen Airline zu übernehmen. 40 Millionen Euro soll das Air Berlin bringen. Der britische Billigflieger will außerdem dem Air Berlin-Flugpersonal Arbeitsplätze anbieten. Am späten Abend hat Air Berlin den Flugbetrieb eingestellt. Um 23.45 Uhr landete die offiziell letzte Maschine der zweitgrößten deutschen Airline, und zwar auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Sie kam aus München. Dirk Steinmetz berichtet aus Berlin. Eine Ära ist zu Ende gegangen und es war ein emotionaler Abschied von den rot-weißen Maschinen. Diese Party haben sie sich nicht nehmen lassen, auch wenn viele Air Berlin Mitarbeiter vor einer unsicheren Zukunft stehen. Eine Ehrenrunde in Herzform hat der Pilot über Berlin geflogen. Die Flughafenfeuerwehr begrüßte die gelandete Maschine gleich mit 4 Wasserfontänen. Es war ein würdiges Finale für die Air Berlin, die jetzt von den Flugplänen verschwindet. Spaniens Verbündete in Europa und die NATO-Partner haben der Regierung in Madrid den Rücken gestärkt. Die EU brauche keine weiteren Risse, sagte etwa EU-Kommissionspräsident Juncker. Mit Blick auf die Katalonien-Krise schrieb EU-Ratspräsident Tusk bei Twitter, für die EU ändere sich nichts, Spanien bleibe unser einziger Gesprächspartner. Zuvor hatte die Regionalregierung die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt. Spaniens Ministerpräsident Rajoy erklärte, das Regionalparlament und die gesamte Regierung für abgesetzt. Am 21. Dezember soll es Neuwahlen geben. In Dresden versammeln sich heute Pegida-Anhänger und Gegner. Das islam- und fremdenfeindliche Bündnis besteht jetzt seit 3 Jahren. Die Gegner haben gleich 6 Gegendemonstrationen angekündigt. Die selbsternannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, dafür steht Pegida, hatten deutschlandweit in den Städten Ableger gebildet. Die meisten verschwanden schnell wieder. Und wir schauen noch zum Fußball, aber nach England. In der Premier League kommt es zu dem deutschen Trainerduell. Jürgen Klopp trifft mit seinem FC Liverpool auf Huddersfield Town. Dort steht sein guter Freund David Wagner an der Seitenlinie. Philipp Detlefs für uns in Liverpool. Die beiden können gut miteinander. Ja, seit ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler beim FSV Mainz sind die beiden dicke Freunde. Wagner war der Trauzeuge bei Klopps Hochzeit. Klopp ist der Patenonkel von Wagners Tochter. Heute aber muss die Freundschaft für 90 Minuten ruhen. Beide sind ja am Spiel Feldrand als hitzige, emotionale Typen bekannt. Und David Wagner hat deshalb vorsichtshalber schon gesagt, alles, was beim Spiel an der Seitenlinie gesprochen wird, ist danach vergessen und zählt nicht mehr. Mit Huddersfield hat er zuletzt 2:1 gegen Manchester United gewonnen. Klopp hat dagegen eine 1:4-Packung bei Tottenham Hotspur kassiert. Trotzdem ist Liverpool heute natürlich der Favorit. Und das waren die Nachrichten mit Daniel Dehling. Das Wetter. Bewölkt und überwiegend trocken kommen wir durch die Nacht. Tiefstwerte aktuell zwischen 9 und 3 Grad. Am Tag dann auch viele Wolken. Ab dem späten Nachmittag dann auch Regen bei 10 bis 13 Grad. Der Sonntag bringt einzelne Schauer und um 13 Grad. NRW Verkehr. Vorsicht A3 Oberhausen-Köln. Zwischen Mettmann und dem Kreuz Hilden hier besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Und die A1 Dortmund-Euskirchen ist zwischen Köln-Niel und Köln-Bocklemünd wegen Bauarbeiten gesperrt bis Montagmorgen. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Ich denke mal, mir geht es so wie vielen anderen Eltern auch. Sie fragen sich, wenn die Kinder dann so ein bisschen größer werden, so pubertieren, was schauen die sich eigentlich die ganze Zeit im Internet an? Und jetzt haben wir ganz neu nochmal die Antwort: Hardcore-Pornos. Kein Quatsch, das geht aus einer aktuellen Studie hervor. Was man tun kann, das hören Sie gleich bei mir. Ich bin Dennis Grollmann. Oh, Telefon. Ja, Vincent Weiß ist dran. Was ist? Ich brauche frische Luft. Bin noch immer der Junge aus den alten Geschichten. Auch wenn's im Norden so viel Neues gibt. Ob sich was ändert, wär zwar spannend zu wissen. Doch wenn ich bleibe, dann verzweifle ich. Verbind mir die Augen, ich komm blind zurecht. Kenn jeden Winkel hier längst auswendig. Fühl mich dort fremd, wo mein Zuhause ist. Ob's wieder besser wird, glaub ich nicht. Ich werde sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wär besser zu gehen. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war.

einfach mein Lieblingsradio. Den nächsten neuen Ohrwurm für sieben von Max Giesinger. Nicht so schnell heißt er. Gibt's gleich im besten Mix. So, es ist ja kein großes Geheimnis, dass es im Internet nicht nur Katzenvideos gibt. Eine neue Studie zeigt aber, fast jeder zweite Teenager zwischen 14 und 20 hat schon mal Hardcore-Pornos gesehen. Bei den 14- bis 15-Jährigen war es immerhin jeder Dritte. Professor Dr. Thorsten Quandt, er ist Online-Forscher an der Uni Münster und er sagt, Kinder kommen auch durch soziale Medien in Kontakt mit Pornografie und das häufig ungewollt. Also das läuft dann zum Teil in so einer Kettenbrieflogik, dass man sagt, guck mal, was ich da für einen tollen Film in Anführungszeichen habe. So, das ist die wahrscheinlichste und die übliche Form, wie wir es heutzutage haben. Und wir sehen ja auch, dass es in vielen Fällen eben wirklich nicht erwünscht ist oder gesucht wurde, sondern wirklich so eine Art Zufallsbegegnung. Insbesondere bei den Frauen, muss man sagen, oder bei den weiblichen Befragten, die haben in den allermeisten Fällen eigentlich gegen ihren Willen Kontakt damit. Und dann ist es viel wichtiger, nicht die Kinder zu kontrollieren, sondern dass man mit ihnen frühzeitig spricht. Das ist eigentlich unausweichlich, dass die Jugendlichen irgendwann mal damit konfrontiert werden. Die Frage ist eher, ob es begleitet wird oder nicht. Was wir aus den Daten sehen, ist, dass es absolut nicht begleitet wird von den Eltern, auch von den Schulen. Das findet fast ausnahmslos, muss man sagen, im Sozialbereich der Kinder statt, ohne dass irgendwie eine Erziehungsperson damit was zu tun hat. Insofern wäre es wahrscheinlich schon besser, man würde einfach frühzeitig und zwar sehr frühzeitig mit Kindern und Jugendlichen darüber reden und denen auch klar machen, womit sie dann konfrontiert werden können, wenn sie ins Internet gehen, und da ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Eine neue Studie zeigt, ein Drittel aller 14- bis 15-Jährigen ist schon mal mit Hardcore-Pornografie in Kontakt gekommen. Online-Forscher Professor Dr. Quandt sagt, am besten frühzeitig mit den Kindern über dieses Thema sprechen. Antenne Düsseldorf. Weiß nicht, wie lange ich hier schon stehe, hab mein Zeitgefühl verloren. Die Tage werden kürzer, du bist nicht zurückgekommen. Ich sag, es ist erträglich, wenn mal wieder jemand fragt. Von mir aus bleib ich ewig, weiter hab ich nicht gedacht. Du sollst dich nicht verändern, ich weiß doch, was du willst. Ich warte für den Fall der Fälle, dass du's dir anders überlegst. Und mein Herz liegt auf Eis, du bist nicht mehr da. Es schlägt mit der Zeit immer langsamer. Es sagt, es lebt noch, es lacht, es geht noch. Nur nicht so schnell, nur nicht mehr so schnell. Ich hab mich warm mit dem Gedanken, wie der Frühling mit dir war. Ein Strandkorb an der Ostsee und du in meinem Arm. Und ich hör doch, wie sie flüstern, er verschwendet seine Zeit. Doch wer weiß, wenn ich kurz weg bin, kommst du vielleicht vorbei. Das wird sich nicht verändern, ich weiß doch, was du willst. Ich warte für den Fall der Fälle, dass du's dir anders überlegst. Und mein Herz liegt auf Eis, du bist nicht mehr da. Es schlägt mit der Zeit immer langsamer. Mehr so schnell. Und mein Herz liegt auf Eis und wird nicht mehr warm. Es schlägt mit der Zeit immer langsamer. Es sagt, es lebt noch, es sagt, es geht noch. Nur nicht so schnell, nur nicht mehr so schnell. Samstagskracher bei Netto Markendiscount. Mmh, was duftet hier so gut? Softlan Weichspüler. Für super weiche Wäsche. Genau. Verschiedene Sorten. Die 1-Liter-Flasche für 2 Euro? Nee, für nur 95 Cent. Dann geh doch zu Netto! What's wrong with the world, Mama? People living like the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists. just here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Always new change, new days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. What's the truth, y'all? Come on. I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. The world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, wow. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.

Es ist 5.30 Uhr, die Schlagzeilen mit Daniel Dehling. Guten Morgen. Der britische Billigflieger EasyJet wird Teile der insolventen Air Berlin übernehmen. 25 Flugzeuge wechseln für 40 Millionen Euro zu EasyJet, teilte die Airline in der Nacht mit. Mitarbeitern des Air Berlin Flugpersonals will EasyJet Arbeitsplätze anbieten. Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat die katalanische Regionalregierung abgesetzt. Er kündigte für den 21. Dezember Neuwahlen an. Zuvor hatte die Regionalregierung die Unabhängigkeit von Spanien erklärt. Der Fußball-Bundesliga müssen heute alle NRW-Clubs ran. Leverkusen trifft auf Köln, Schalke auf Wolfsburg, Mönchengladbach spielt in Hoffenheim und Dortmund in Hannover. Am Abend hatten sich Mainz und Frankfurt 1:1 getrennt. Das Wetter. Wir starten bewölkt in den Tag. Mit 9 und 3 Grad ist es kühl am Tag. Erst weiter trocken. Am Nachmittag kommt aber Regen nach NRW dazu. 10 bis maximal 13 Grad. NRW Verkehr. Vorsicht A3 Oberhausen-Arnheim. Zwischen dem Rastplatz Wispelt und Hamminkeln liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Die A3 Oberhausen-Köln. Zwischen Duisburg-Wedau und dem Kreuz Breitscheid. Hier ist eine Ölspur auf der Fahrbahn. Es ist nur eine Spur frei. Und die A1 Dortmund-Euskirchen ist zwischen Köln-Niel und Köln-Bocklemünd in beiden Fahrtrichtungen wegen Bauarbeiten im Kreuz Köln-Nord gesperrt bis Montagmorgen. You got those eyes staring to my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know, in my mind I call you home. In my mind I call you home. The only thing ever new is that I'll never know. I've had my time in the sun and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind, I call you home. In my mind, in my mind, in my mind, in my mind. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind I call you home. And how can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just gibt's ein neues Zuhause für alle Fans von Helene und Co. Und ein Licht am Meer. Gefühle außer Plan. Antenne Düsseldorf. Wir haben dein Schlagerradio. Du hast es hoffentlich nicht. Mit den Hits, die jeder kennt. Und für alle, die noch mehr deutsche Musik lieben, dein Deutschpopradio. Ich alles im Kreisen. Hi, Lieben, wir sind Klappbandspiel. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Hören, Spaß haben und weitersagen. Noch mehr Auswahl gibt's auf antennedüsseldorf.de. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall couldn't find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. Schönen Samstagmorgen um 20 vor 6. Antenne Düsseldorf. Schön, dass Sie mit uns ins Wochenende starten. Hier ist Dennis Grollmann. Dennis, ganz normaler Name. Ich dachte sogar, der wäre cool. Da habe ich aber erst mal erfahren, in England ist das eher so ein Name von etwas älteren Herren. Aber alles gut. Aber in Kassel, da wollten Eltern ihr Kind Lucifer nennen. Das war dem Standesbeamten aber viel zu heiß, hat das nicht erlaubt. Im Endeffekt konnte man sich dann auf den Namen Lucian einigen. Ist wahrscheinlich besser fürs Kind, ist ja auch ein schöner Name, aber solche Fälle gibt es immer wieder. Laura Potting aus der Redaktion Die Gesellschaft für deutsche Sprache sammelt ganz kuriose Beispiele und die sagen, es gibt immer wieder Eltern, die, naja, sagen wir mal, etwas ausgeflippter sind, was die Namen angeht. Ja, da gab es echt Eltern, die wollten ihr Kind Makrele nennen oder Rucola. Und das war echt nur nicht alles, hat mir Frauke Rüdebusch von der Gesellschaft für deutsche Sprache verraten. Also Namen, die wir jetzt nicht bestätigt haben, waren zum Beispiel Aline in der Schreibweise A-L-I-E-N, also Alien, Graf, Jemen oder Schnee. Schnee, im Ernst. Tja, ob solche Namen abgelehnt werden, das müssen ja die Standesämter entscheiden. Und dabei wird ganz genau geschaut. Zum Beispiel, schadet der Name vielleicht dem Kindswohl? Bei Makrele könnte ich mir das vorstellen. Oder ist der Name vielleicht nicht als richtiger Name erkennbar? Ja, und was passiert dann? Ja, im schlimmsten Fall wird der Name dann eben abgelehnt. Wenn sich mal ein Standesamt nicht sicher ist, dann holen sie sich oft den Rat der Gesellschaft für deutsche Sprache ein oder die Eltern selbst fragen da an. Und die Gesellschaft, die kann dann eben schauen, ist der Name in Ordnung oder eben nicht. Und die erstellen dann eine entsprechende Empfehlung an das Standesamt und das muss dann letztlich entscheiden. Akzeptiert wurden zum Beispiel die Namen Sommer oder Frei. Nicht okay war Furt als Zweitname, wenn der Erstname Frank ist. Ne, Frank, Furt. Aber da sind auch einige ziemlich geile Sachen durchgegangen. Namen, die die Standesämter eingetragen haben, ohne dass überhaupt Rücksprache mit uns gehalten wurde, waren Engel, Mowgli, Archangelo, also Erzengel, Vanille, Goliath oder Almighty. Was gibt's für Namen, beziehungsweise dann ja nicht, weil sich die Eltern die ausgedacht haben und der Standesbeamte sagt, ist nicht. Was mir so ein bisschen noch in der Aufzählung gefehlt hat, der nicht genommenen Namen, Mettwurstbrot. Antenne Düsseldorf. Digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no. on them. I've got no. Moin Moin! Was ich ja bei den Imagine Dragons so klasse finde, die klingen immer total abwechslungsreich. Thunder, der Ohrwurm und jetzt ganz neu Whatever It Takes im besten Mix bei uns. Dennis Gollmann hier. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Body feeling miserable, always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Egotistical, don't wanna be the parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die. The body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes. Whatever it takes. What it takes. She's taking her time making up the reasons to justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. You've been my and she was colorblind. All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push shift to overdrive. Send a signal that she's hanging all the hoops on the stars. What a pleasant dream. Just saying, well, I would fly you to the moon and back if you'll be, if you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So would you be she shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. Alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Of you, suspense control in my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I'll never feel alone again. Bring it on the floor. Samstagskracher bei Netto Markendiscount. Was jetzt kommt, mag ich sehr gerne. Genau, frische Himbeeren. Lecker, wie im Sommer. Ja, aus Portugal. Die 125 Gramm Schale für... 2 Euro? Nee, für nur 99 Cent. Dann geh doch zu Netto. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 6. Das ist der beste Mix. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. Shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here.